ein, um mit mir auszugehen. Und sind wir irgendwo zum Tanz, weiß ich, da ist auch eine Chance, getrennt zu gehen. Doch hinterher gehen wir dann noch in eine kleine Bar auf einen Drink, zwei ich. Und dann zerred ich's wieder mir und sag dir sowas Dummes wie, ich liebe dich. Ich seh es an deinem Blick, wie du verachtest diesen Trick schon in der Nacht davor. Auch wenn es nur ein Satz für dich, doch ist es wahr für mich, so wahr wie nie zuvor. Daran, wie ich's am besten sag, damit es werde wahr. Doch dann denk ich, war doch die Nacht, sieht später noch mich dann allein dir nach. Die Zeit ist reich, dein Duft bringt mich in Not, Herbststerne rot, die Nacht scheint blau für mich. Und dann zerred ich's wieder mir und sag dir sowas Dummes wie, ich liebe dich. Die Zeit ist reif, dein Duft bringt mich in Not, Pferde rot, die Nacht scheint blau für mich. Red ich's wieder mir und sag dir sowas Dummes wie, ich liebe dich.